Graf von Wolkenstein, willkommen! Ich war noch nicht 25 Jahre alt, als mich Graf von Trautmannsdorf, der Präsident des Geheimen Rates, zu sich kommen ließ. Ich danke euch, Graf von Trautmannsdorf. Aber weshalb bin ich hier? Graf, es ist etwas Helles um euch, eine Zuversicht und eine Freundlichkeit, die vor keiner Unbill versagen. Ihr seid genau der richtige Mann. Der richtige Mann? Aber wofür, Graf von Trautmannsdorf, wofür? Naja, wie soll ich es sagen, Graf? Dem Kaiser ist zu Ohren gekommen, der berühmteste Spaßmacher des Reichs habe im halbzerstörten Kloster Andex Zuflucht gefunden. So vieles hat man verfallen sehen, so viel Zerstörung zulassen müssen. Aber dass einer wie der Uhlenspiegel einfach verderben soll, ob Protestant oder Katholik, das kommt nicht in Frage. Till von Daniel Kehlmann. Hörspielbearbeitung und Regie Alexander Schumacher. Dritter Teil, zu Smashausen. Damals habe ich nicht wissen können, was mich erwarten würde, als seine Majestät mich im letzten Jahr des Krieges ausgeschickt hatte, den berühmten Spaßmacher zu finden. Ich musste Begleiter auswählen und entschied mich für drei kampferprobte Dragoner sowie für Reichshofratssekretarius von Duda. Ich habe den berühmten Spaßmacher vor 20 Jahren auf einem Markt bei Neulenkbach gesehen, wo der, wie es seine Art war, einer Frau im Publikum sehr übel mitgespielt und danach eine schlimme Messerstecherei ausgelöst hatte. Neulenkbach? Unweit davon kenne ich das Gasthaus Wolzug in Berging. Da können wir die erste Rast einlegen. Die Wirtin kocht hervorragend. Und Magda, die Tochter, ist das anmutigste Geschöpf. Wohl wahr. Und wenn wir Glück haben, ist auch der Hofmusikant da, der Keizer. Der füllt sich nämlich bei der alten Wolzug gerne den Wanst. Ja, und wenn der genug Intus hat, dann spielt er gerne auch. Leider muss ich euch diesen Spaß verderben. Unser erster Halt ist Melk. Mhm. Mein Onkel ist der Prior und erwartet uns schon. Im Stift von Melk aßen wir vortrefflich und schliefen gut. Und von Doda, der sich immer schon für Alchemie interessierte, verbrachte viele Tage in der Bibliothek, versunken in ein Buch des weltweisen Athanasius Kircher. Nach 4 Wochen erst zogen wir weiter. Ist euch aufgefallen, dass uns zu Beginn unserer Reise noch ein steter Strom von Menschen aller Art entgegengekommen ist? Ja, und jetzt scheint das Land leer. Nichts lässt erkennen, ob die wenigen Menschen, die wir passieren, nur rasten oder vielmehr am Straßenrand auf ihr Ende warten. Alles nur gebeugte Frauen und Greise mit hohlwangigen Gesichtern. Seid was zu essen. Bitte. Seid gnädig. Ein wenig Wasser, Herr. Ein Stückchen Brot mit an euch. So helft uns doch, bitte helft uns. Was Kleines zu essen. Ihr hohen Herren. Etwas zu essen, bitte. Schaut, sogar die Felder liegen brach. Viele aschgrau. Von großen Feuern. Und kein Baum ist mehr zu sehen. Alles, Gott, alles abgeholzt. Schaut mal, da drüben stehen Rauchsäulen vor dem Horizont. Kein gutes Zeichen, kein gutes Zeichen. Zwischen Altheim und Ranshofen bezogen wir Rast in einem leerstehenden Bauernhaus. Der Wind wurde so scharf, dass wir die gefütterten Mäntel anziehen mussten. Keine Menschen weit und breit, nur eine Gans stand zerrupft neben einem Brunnen. Abendessen? Obgleich ich noch viel mit ansehen würde, sollte ich meinen Lebtag nicht vergessen, wie der Kopf des Vogels platzte. Wie sich von einem Moment zum nächsten ein fester, kleiner Kopf in ein Aufspritzen und in nichts verwandelte, und das Tier zu einem weißen Gebilde zusammensank in einer wachsenden Pfütze Blut. Und jetzt, als ich mich ein halbes Jahrhundert später bei der Abfassung meines Lebensberichtes an diese Reise erinnere, ist es dieses Bild des zerplatzenden Gänsekopfs, das an Deutlichkeit alles andere überstrahlte. Rapp, ich wollte es auch von der Gans probieren. Lass nur, ich bin nicht hungrig. Könnt ihr noch Menschen, die sich noch an die Zeit vor dem Krieg erinnern? Aber natürlich, allen voran mein Vater. Ihr Vater lebt noch? Ja, der erwartet in unserem Familienlandsitz hustend und gut gelaunt den Tod. Gott sei mit ihm. Er hat einmal mit Albrecht von Wallenstein gesprochen, der sich über das feuchte Wetter in Wien beklagt hat. Okay. Und mein Vater hat geantwortet, dass man sich daran gewöhne, worauf Wallenstein erwiderte, er wolle und werde sich nicht an solches Dreckswetter gewöhnen. Ja, Schabalot. Ja, und dem unglücklichen Kurfürsten Friedrich ist er begegnet. Der später die böhmische Krone angenommen und den großen Krieg vom Zaun gebrochen hat. Nur, um nach einem einzigen Winter schimpflich verjagt zu werden und schließlich irgendwo am Wegrand zu verrecken. Ja. Nicht einmal ein Grab, Hauser. Ne? Himmel, nichts ist je so nass, dass es nicht noch nässer werden könnte. Ja. Jetzt wieder ganz. Boah. Der Krieg kommt mir nicht wie etwas von Menschen gemachtes vor, sondern wie Wind und Regen, wie das Meer. Dieser Krieg war älter als ich. Er ist manchmal gewachsen und manchmal geschrumpft, ist hierhin und dorthin gekrochen, hat den Norden verwüstet, sich nach Westen gewendet, hat einen Arm nach Osten und einen in den Süden ausgestreckt, dann sein volles Gewicht in den Süden gewälzt, nur um sich sodann wieder für eine Weile im Norden niederzulassen. Ich habe die Karte noch mal studiert. Am besten ziehen wir an Altötting, Düssling und Bolling südlich vorbei, fernab der Landstraße, im freien Feld. Ja, wir könnten beschossen werden. Jemand wollte ernstlich auf mich schießen? Jo, eh. Auf mich, der noch keinem Übles getan hat? Na, komm vor. Mit einer echten Kugel aus Stahl? Ich stelle mir eine Kugel vor und denke wieder an den geplatzten Gänsekopf und auch an den Metallzauber, über den Athanasius Kircher in seinem Buch über die Magneten geschrieben hat. Wenn man einen Magnetstein von ausreichender Stärke in seiner Tasche trägt, so kann der die Kugeln ablenken und einen Mann unverwundbar machen. Das hat der Kircher selbst ausprobiert. Leider sind derart starke Magneten sehr selten und teuer. Fanden wir den ersten Tod. Er lag mit dem Gesicht zum Boden, die Beine gespreizt, mit nackten Füßen. Das ist normal. Niemand lässt einer Leiche die Stiefel. Wenn man Pech hat, wird man allein wegen seiner Schuhe umgebracht. Schaut mal da drüben. Ein ganzer Leichenhaufen. Geschwärzte Gesichter, ein Rumpf mit nur einem Arm, eine zur Klaue gekrampfte Hand. Zwei leere Augenhöhlen über einem offenen Mund und dort etwas, das wie ein Sack aussah, aber der Überrest eines Leibes war. Ein beißender Geruch hing in der Luft. Und später, am Nachmittag, kamen wir zu einem Dorf, in dem noch Menschen waren. Grüß Gott! Gott zum Gruße. Sagt, warum zieht ihr den Wagen hinter euch her? Er ist alles, was wir haben. Aber er ist leer. Aber es ist doch alles, was wir haben. Nun ja. Hättet ihr freundlicherweise etwas Essen für mich und meinen Sohn? Eine Wurst hätte ich. Gedankt sei euch. Hier. Danke, ja. Wisst ihr, ob der Till Uhlenspiegel in Andechswald? Ja, der Till ist im Kloster. Reitet nur immer nach Westen am See vorbei. Dann könnt ihr es nicht verfehlen. Ich danke euch. Wir danken. Und so war es immer. Im verödeten Land hatte die Kunde, wo Till sich aufhielt, Eingang in jede verbliebene Seele gefunden. Jetzt schneidet es auch noch. Mir ist schwarz vor Augen. Komm, ich helfe euch beim Absteigen. Ja. Warum ist denn der Schnee so grau? Das ist kein Schnee. Das ist Asche. Wandteppiche hat es auch gegeben. Silberne Kerzenhalter und ein großes Kreuz aus Gold über dem Türbogen dort. Und nun kommt das Licht von einem einzigen Kienspan. Wir saßen auf Hockern. Die Möbel waren gestohlen, zerstört oder verheizt. Immer wieder sind in den Jahren Soldaten ins Kloster eingefallen. Die kaiserlichen Truppen haben genommen, was sie brauchten. Dann waren die protestantischen Truppen gekommen und haben genommen, was sie brauchten. Dann haben die Protestanten sich zurückgezogen und die kaiserlichen waren wiedergekommen und haben genommen, was sie brauchten. Dann waren die Kaiserlichen abgezogen. Aber sie hatten eine Schutzgarde dagelassen. Und dann waren marodierende Soldaten gekommen, die zu keiner Armee gehörten. Und die Schutzgarde hat sie vertrieben. Oder sie haben die Schutzgarde vertrieben. Im nächsten Winter haben die Bauern der Umgebung sich ins Kloster geflüchtet. In jedem kleinsten Winkel lagen Menschen. Und dann die Wölfe. Wölfe? Ja. In die Häuser sind sie eingedrungen. Wie lebendig gewordene Albträume sind sie über die Dörfer gekommen. Wie Schreckgestalten aus alten Märchen. Tag um Tag, Jahr um Jahr. Hunger, verunreinigte Brunnen, Kälte. So viel Krankheit. Der Wechsel der Armeen und Marodeure. Das Land hat sich entvölkert. Die Wälder sind verschwunden. Die Dörfer abgebrannt, die Menschen geflohen. Weiß Gott wohin. Und im letzten Jahr haben sich selbst die Wölfe davon gemacht. Graf? Ja? Kann er sich das auch alles merken? Alles. Es ist wichtig, dass der Hof davon erfährt. Der bayerische Kurfürst als Oberbefehlshaber der Kaiserlichen interessiert sich in seiner Weisheit nur fürs große Bild, nicht für die Einzelheiten. Oft haben wir ihn um Hilfe angerufen. Aber die Wahrheit ist, dass seine Truppen schlimmer gewütet haben als die Schweden. Ja. Das Wohl des Klosters ruht auf seinen Schultern. Das Überleben der Mitbrüder. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das hier hilft sehr. Der Abt griff in den Aufschlag seiner Kutte und mit einem Entsetzen, wie ich es nur aus Fieberfantasien kannte, sah ich ein Jutegeflecht. Darin Dornen aus Metall sowie Glasscherben mit eingetrocknetem Blut. Man gewöhnt sich daran. Die ersten Jahre sind die schlimmsten gewesen. Da habe ich das Büßerhemd manchmal ausgezogen und den eiternden Oberkörper mit Wasser gekühlt. Aber Gewohnheit hat geholfen. Und seine Haut ist dicker geworden. Ab dem vierten Jahr hat sich der ständige Schmerz in einen Freund verwandelt. Da bist du ja endlich. Ich hab nach dir geschickt. Hast du mich lang warten lassen? Bist du Till? Uhlenspiegel. Einer von uns ist's. Ha! Bist hier, mich zu holen? Im Auftrag des Kaisers. Welcher Kaiser? Es gibt viele. Nein, gibt es nicht. Worüber lachst du? Ich lache nicht über den Kaiser. Ich lache über dich. Wieso bist denn du so fett? Es gibt doch nichts zu fressen. Wie machst du das? Halt deinen Mund. Schlägst du mich sonst? Aber nein. Du bist lieb. Kommst du freiwillig mit oder müssen wir dich zwingen? Natürlich komm ich. Hier gibt's nichts mehr zu essen. Hier fällt alles auseinander. Du hast nicht nach mir geschickt. Och, und ob hab ich nach dir geschickt, du fetter Knödel? Nein, seine Majestät hat gehört. Na, warum hat die Majestät das denn gehört? Du Riesenwanstling. Von mir gehört hat die kleine saublöde Majestät mit der goldenen Krone auf dem goldenen Thron, weil ich nach euch geschickt hab. Darauf fand ich keine Antwort. Worauf soll der Uhlenspiegel eigentlich reiten? Wir haben tatsächlich vergessen, ein Pferd für ihn mitzubringen. Geehrter Abt, gibt es bei euch vielleicht ein Pferd, das wir kaufen könnten? Es gibt nicht einmal Esel. Alle Tiere sind davongelaufen oder gegessen worden. Ja, dann sitzt er halt hinter mir auf. Na, das taugt mir nicht. Der Kaiser ist mein Freund. Das ist er nicht. Ich schlag die Zähne auf. Wie bitte? Das ist er nicht. Wer ist was nicht? Jorbe, das ist er nicht, der, den ich gesehen habe. Was? Damals, auf dem Jahrmarkt. Ich kann es nicht erinnern, ich glaube, er ist es nicht. Seid ihr euch sicher? Ja, nicht ganz sicher. Es ist jetzt Jahre her. Und er war über mir auf einem Seil. Wie kann man sich da sicher sein? Gut, dann reden wir nicht mehr davon. Dragoner? Was? Wir brechen auf! Geh mit Gott, Till! Bleib mit Gott! Wir kamen nicht weiter, hörten wir Schüsse aus der Nähe. Wir gaben den Pferden die Sporen und sprengten übers freie Feld. Ein Atem ging pfeifend und schwer. Und mein Rücken schmerzte. Zu unserer Linken war ein kleiner Fluss. Auf der anderen Seite stieg der Hang zu einem Wald an. Regentropfen schlugen uns ins Gesicht. Lasst uns hier halten! Es muss der Streitheimer Forst sein. Da sind wir zu weit im Norden. Nie im Leben ist das der Streitheimer Forst. Na sicher ist er das. Nein, niemals ist das... Hört ihr das auch? Weg hier! Nicht auf die Pferde! In den Wald! Vorsicht! Der Uhlenspiegel muss beschützt werden. Ha, ihr armen Deppen! Ihr Rinder! Ich bin es, der euch schützen muss! Los! In den Wald! In den Wald! Bald war das Unterholz so dicht, dass die Dragoner die Säbel zogen, um einen Weg freizuschlagen. Wir müssen nach Osten. Nach Augsburg. Der Abt hat gesagt, die Städte lassen keinen mehr ein. Aber wir sind die Boten des Kaisers. Ich mag's kaum sagen. Was denn? Nun, wir führen kein Papier, keinen Ausweis, keinen Freibrief mit, der das beweist. Ihr habt nicht darum gefragt? Nein. Und offenbar hat sich in der Verwaltung der Hofburg niemand dafür zuständig gefühlt, so etwas auszustellen. Ihr seid Deppen. Scheißzwerge seid ihr. Und könnt gar nichts. Hilf ich. Ich krieg schon. Nee. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Karrenfahrer seid ihr. Kriegst mich nicht. Lass ihn. Der Uhlenspiegel ist zu flink. Der wird uns schon nicht davonlaufen. Gut, Till. Hast gewonnen! Was sag's doch! Kenn den Wald. Bin Waldgeist geworden, als ich ein Junge war. Ein Waldgeist? Ein weißer Waldgeist. Für den großen Teufel. Der ist irre. Männer, lasst uns weitergehen. Der Wald lichtete sich. Und plötzlich waren keine Vögel mehr zu hören. Mein Gott. Barmherziger Herr. Heilige Jungfrau. Als ich später zu schildern versuchte, was wir gesehen hatten, musste ich feststellen, dass ich das nicht konnte. Es überstieg meine Fähigkeiten als Schriftsteller und als vernünftiger Mensch. Aus der Distanz eines halben Jahrhunderts sah ich mich nicht imstande, es in Sätze zu fassen. Es war einer der wichtigsten Momente meines Lebens. Und der Umstand, dass ich Zeuge der letzten Feldschlacht des Dreißigjährigen Krieges geworden war, stimmte von da an, wer ich war. Es ist das kaiserliche Heer. Bis zum Horizont. Überall ausgebaute Kanonenstellungen. Eingegrabene Musketiere. In geordneten Hundertschaften. Stehende Pikiniere. Ja. Und die Piken. Die schauen aus wie ein zweiter Wald. Dass so viele Menschen zusammenkommen, sich formieren konnten. Aber das sind nicht nur die Kaiserlichen. Schaut, gegenüber. Das ist die Reiterei der Vereinten Kronen Frankreichs und Schwedens. Eine Reihe hinter der anderen. Auf eine einzige kleine Brücke zu. Und da geschah es. Dass eben diese Brücke, die doch eben noch solide dagestanden hatte, sich in ein Wölkchen auflöste. Die Brücke ist weg. Weg hier! Zu spät. Unfassbarer Lärm rollte heran und ich hörte Schüsse peitschen, deren Dampf ich soeben gesehen hatte. Während ich mich anstrengen musste, um zu begreifen, was ich sah, hörte ich ein Geräusch, wie ich es noch nie vernommen hatte. Ein Schreien aus der Luft. Franz Kernbauer warf sich vom Pferd und rollte durchs Gras. Ich fragte mich, ob ich nicht das Gleiche tun sollte. Aber Karl von Doda kam mir zuvor. Er sprang aber nicht in eine Richtung, sondern in zwei. Ich dachte, dass ich wohl träumen muss. Doch dann sah ich, dass von Doda tatsächlich an zwei Orten lag. Der eine Teil rechts, der andere links vom Pferd. Und der auf der rechten bewegte sich noch. Mich erfasste ein Abscheu von ungeheurem Ausmaß. Und da fiel mir zu allem Überfluss die Gans ein. Und ich begriff, dass ich deshalb so erschrocken gewesen war, weil jenes Ereignis dieses angekündigt hatte gegen die Stromrichtung der Zeit. Ah, meine Hand! Ein Finger fehlt! Mir fehlt ein Finger! Geh auf! Aber jetzt! Bist du wohl aufstehen! Aufstehen jetzt, du! Da drüben liegt, was vom Karl von Doda übrig ist! Ja, und dort der tote Konrad Purner. Kannst dich ja dazu legen. Lauf jetzt! Das muss das Werk der zwölf Wunder sein. Stumm, jetzt lauf! Blitze, schwärmende Reiter, brüllende Männer, ins Wasser platschende Pferde, der Fluss voll von Menschen. Alles verschwand im Nebel und im Qualm. Willst du wohl laufen? Ja, ich lauf jetzt schon! Wie aber lebt man, wenn die Luft voll Metall ist? Steh wieder auf! Los, steh auf! Wir müssen weiter! Los, weiter! Los! Von der Nacht im Wald erinnere ich nur den mit einem Mal gesprächig gewordenen Narren. Von seiner Zeit am Hof des Winterkönigs in Den Haag erzählte er. Und davon, wie er 3 Jahre zuvor bei der Belagerung von Brünn verschüttet worden war. Till wurde vom Stadtkommandanten, bei dem er sich verscherzt hatte, wegen einer Bemerkung über dessen Gesicht, zu den Mineuren gesteckt. Und dann war der Schacht über seine Einheit eingestürzt. Der Till war jedenfalls ein guter Erzähler. Hörst du die Wölfe? Keine Sorge. In dieser Nacht werden die Wölfe genug zu fressen finden. Ich weiß, dass ich heute nicht sterben werde. Till von Daniel Kehlmann. 3. Teil zu Smarshausen. Mit Lars Rudolf, Gustav Peter Wöhler, Jeff Zach, Thomas Pohn, Valentin Schreier, Stefko Hanuszewski, Bernhard Bauer, Georg Marin, Ernst August Scheppmann und vielen anderen mehr. Musik: Claudio Puntin, Oliver Potratz und Jo Ambros. Technische Realisation: Jürgen Glosemeier, Dirk Hülsenbusch, Mechthild Austermann und Steffen Jahn. Regieassistenz: Freya Hattenberger. Hörspielbearbeitung und Regie: Alexander Schumacher. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2018. Dramaturgie: Thomas Leusbach.